3. Hallo Eva, ich kann dich leider nicht abholen. Vom Bahnhof zu mir, das ist ganz einfach. Nimm die Straßenbahnlinie 3 bis zur Universität. Von dort musst du noch 5 Minuten gehen. Ich freue mich, Lea. Hallo Eva, ich kann dich leider nicht abholen. Vom Bahnhof zu mir, das ist ganz einfach. Nimm die Straßenbahnlinie 3 bis zur Universität. Von dort musst du noch 5 Minuten gehen. Ich freue mich, Lea.